Lasst den Kopf nicht hängen, Kinder, seid nicht dumm. Dreht doch Luft in Klängen euch im Kreis herum. Man an die Brust, gute Würzge flaschen, leert man bis zum Grund. Holde rote Frauen küsste man auf den Mund. Still und leise kommt die Liebe, wie ein kecker Dieb in dunkler Nacht, fordert als tributes Herzenstriebe, zauberisch süße Liebesnacht. Leuchtet hell die goldene Morgensonne, schon erträumt man sich das schönste Ziel, alles um uns her ist Glück und Wonne, himmlisch süßes Liebesspiel. Nimm mich mit in dein Kämmerlein, denn nur dort allein wollen wir glücklich sein. Marmorschal und Eisen bricht, aber treue Liebe nicht. Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken. Marmorschal und Eisen bricht, treue Liebe nicht. Gehen wir sicher nicht nach Haus. Wenn auf der Hand schon kräht, die Sonne am Himmel steht, da machen wir uns gar nicht raus. Blätter, die im Monde liegen, bringen Kummer, lieber Schatz. Um im Glück dich einzuwiegen, hast du auf der Erde Platz. Schlösser, die im Monde liegen, bringen Kummer, lieber Schatz. Um im Glück dich einzuwiegen, hast du auf der Erde Platz. Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe, sei doch nicht so schlecht zu mir. Hörst du nicht die ähnlich süßen Triebe, wie mein Herz verlangt nach dir? Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe, sei doch nicht so schlecht zu mir. Hörst du nicht die ähnlich süßen Triebe, wie mein Herz verlangt nach dir? Liebe Glühwürmchen, Glühwürmchen, flimmre. Glühwürmchen, Glühwürmchen, schimmre. Führe uns auf rechten Wegen, führe uns dem Glück entgegen. Glühwürmchen, Glühwürmchen, flimmre. Glühwürmchen, Glühwürmchen, schimmre. Gib uns schützend dein Geleit zur Liebe, Heiligkeit. Berliner Luft, Luft, Luft, so mit ihrem holden Duft, Duft, Duft, wo nur selten was verkommt, Duft, Duft, in die Luft, Duft, Duft, in die Luft, Luft, Luft, ja, ja, ja, das ist die Berliner Luft, Luft, Luft, so mit ihrem holden Duft, Duft, Duft, wo nur selten was verkommt, Duft,